Es ist 10 Uhr. Radio Duisburg Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Thorsten Adolfs. Guten Tag. Das Wetter etwas Sonne bis 10 Grad. US-Terrorwarnung vor Start der Olympischen Winterspiele. Prozessauftakt gegen mutmaßliche Mitglieder der Baumafia. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat zu einem olympischen Frieden aufgerufen. Am Tag vor dem Start der Winterspiele in Sotschi sagte Ban, für die Zeit der Wettbewerbe sollten die Konfliktparteien rund um die Welt die Waffen ruhen lassen. Das US-Heimatschutzministerium befürchtet während der Spiele Anschläge. Es gibt wirklich Anlass zur Sorge, sagen die Amerikaner. Das sei eine Bedrohung, die man sehr ernst nehme. Besonders auf Flügen von Europa nach Russland könnten demnach Bomben gebastelt werden. Hier in Sotschi merkt man heute aber trotzdem keine Angst oder Unsicherheit deswegen. Die Stimmung auf den Straßen ist entspannt, die ersten Wettkämpfe haben ganz normal begonnen. Allerdings wird man als Besucher nach wie vor regelmäßig kontrolliert, zum Beispiel am Bahnhof. Da gibt es lange Schlangen, denn wer mit dem Zug fahren will, muss sich erst durchleuchten lassen, wie am Flughafen. Und an den Eingängen hier zum Olympiagelände patrouilliert ständig die Armee. Sven Bortesch, Sotschi. Verteidigungsministerin von der Leyen sieht die Bundeswehr bei ihren Auslandseinsätzen noch nicht am Limit. Auf ihrer Afrika-Reise hat die Ministerin darauf hingewiesen, dass es schon mal doppelt so viele Soldaten im Ausland gegeben habe. Von der Leyen wird heute in Mali deutsche Soldaten besuchen, die dort Pioniere ausbilden. Das Bundeskabinett hatte gestern beschlossen, dass die EU-Ausbildungsmission von aktuell 180 auf höchstens 250 Soldaten ausgeweitet wird. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Königshaus hält die Grenzen der Belastbarkeit bei der Bundeswehr zumindest in einigen Bereichen für erreicht oder sogar überschritten. Im Kölner Landgericht beginnt in diesen Minuten der Prozess gegen 4 mutmaßliche Mafia-Mitglieder. Die angeklagten Italiener müssen sich wegen Steuerhinterziehung im Baugewerbe verantworten. Mit einem verschachtelten Firmensystem sollen sie vor allem bei uns in NRW viele Millionen Euro hinterzogen haben. Die NRW-Reporter. Die Angeklagten gehören zu insgesamt 11 mutmaßlichen Mafiosi, die Anfang 2013 bei einer bundesweiten Razzia festgenommen wurden. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag damals in NRW. Vor allem Baubetriebe im Großraum Köln, dem Ruhrgebiet und Düsseldorf standen im Fokus der Ermittler. Beim Prinzip der Baumafia werden zuerst meist mit Mafiageldern legale Baufirmen gegründet. Dann folgt eine Vielzahl von Subunternehmen, die mit manipulierten Rechnungen Steuern hinterziehen und so außerdem die Mafiagelder in die legale Wirtschaft einschleusen. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft wurden diese Geschäfte von Köln aus gesteuert. Frank Waltel, Köln. Zwei große Unternehmen haben aktuelle Zahlen veröffentlicht und wenn man sich die anschaut, dann werden riesige Unterschiede zwischen Daimler und Sony deutlich. Daimler hat das Gewinnziel für 2013 übertroffen. Die Stuttgarter erwirtschafteten einen Gewinn von 7,9 Milliarden Euro. Das sind 400 Millionen mehr als erwartet. Bei Sony geht die Krise dagegen weiter. Weil sich die TV-Geräte und Computer nicht so verkaufen wie erwartet, streicht der japanische Elektronikriese seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zusammen. Statt Gewinnen rechnet Sony jetzt mit roten Zahlen. Bis März nächsten Jahres könnten in dem Unternehmen rund 5000 Arbeitsplätze wegfallen. Börse aktuell. Der DAX ist in Frankfurt mit leichten Gewinnen in den Tag gestartet. Er legt um rund 0,4% zu auf 9.149 Punkte. Ähnlich hoch sind die Gewinne beim Tech-DAX, der bei 1.203 Zählern steht. Und das waren die Nachrichten mit Thorsten Adolfs. Das Wetter. Thomas Becker aus der Wetterredaktion hat die Aussichten. Heute ist es erstmal meistens trocken, die Sonne kommt zwischendurch raus und 5 bis 10 Grad sind drin. Wir merken aber den böigen Wind schon und der sorgt dafür, dass die Regenwahrscheinlichkeit gegen Abend von Westen her auf 80% steigt. Außerdem wird der Wind immer stärker, morgen über Tag drohen Sturmböen. NRW Verkehr. Die Staus A1 Kölner Ring Köln-Dortmund zwischen Köln-Niel und Kreuz Leverkusen-West 2 Kilometer. Die A1 Dortmund-Münster ist zwischen dem Parkplatz Hohe Heide und dem Kreuz Münster Süd nach einem Unfall gesperrt, 8 Kilometer Stau. A3 Oberhausen Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Leverkusen Zentrum 2 Kilometer. A4 Kölner Ring Olpe Köln zwischen Kreuz Köln-Gremberg und Köln-Poll 1 Kilometer. A40 Essen Dortmund zwischen Bochum-Dückerweg und Stahlhausen 3 Kilometer. A43 Wuppertal-Recklinghausen zwischen Bochum-Riemke und Kreuz Herne 3 Kilometer. A52 Düsseldorf-Mönchengladbach zwischen Mönchengladbach-Neuwerk und Mönchengladbach-Nord 1 Kilometer. Und A59 Köln-Bonn zwischen Troisdorf und Dreieck St. Augustin-West 2 Kilometer Stau. Radio Duisburg am Vormittag. Achtung, roter Teppich-Alarm. Heute Abend wird die Berlinale 2014 eröffnet. Es kommen auch tatsächlich ganz große Hollywood-Stars nach Berlin, unter anderem am Samstag George Clooney.

theory, mad world, mad world. No words can hurt us, no fire can burn us, no walls can hold us, guys. No one controls us, 'cause we're strong and we're fast. Our time has come at last, just hold on, don't go anywhere, 'cause we've waited all of our lives, now we see. Der Donnerstagvormittag mit Tayo Cruz, mit Jenny Hansen und mit dem goldenen Bären. Radio Duisburg. Ab heute werden in Berlin ja wieder die Bären vergeben. Die deutschen Oscars sozusagen. Denn heute Abend startet die Berlinale 2014. Ist übrigens schon die 64. Christoph Waltz sitzt zum Beispiel in der Jury. Und auch die Megaproduzentin Barbara Broccoli. Und was sonst noch alles auf der Berlinale passieren wird, sagt uns jetzt Timo Schnitzer. Berlinale, das ist das Filmfestival, das so tut, als sei es Hollywood, aber am Ende gewinnt dann doch immer ein chinesisches Familiendrama um einen drogenabhängigen Jungen, der davon träumt, professionell Maultrommel zu spielen und sich dann aber während einer Busfahrt in einen Panda-Bären verliebt. Die Berlinale feiert das Kino eben als Kunstform, nicht als schnödes Unterhaltungsmedium. Deshalb darf sich das vergeistigte Berlinale-Publikum auch 2014 wieder auf fernöstliche Knallbonbons freuen, wie die Wettbewerbsbeiträge Bai Ri Yan Wo von Winan Diao aus China oder Tui Na von Yilu aus China oder auf Chisai Uchi von Yoji Yamada aus Japan. Ist ja international, dieses Festival. Sicherlich alles Meisterwerke, die das Publikum tief eintauchen lassen in die facettenreiche Welt fernöstlicher Depressionen. Eröffnet wird die Berlinale 2014 aber mit dem neuen Werk des Meisters der hintersinnigen Tragikomödie Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel. Du siehst so gut aus, meine Teure, wirklich. Ich weiß nicht, welche Creme die im Leichenschauhaus benutzen, aber die möchte ich auch. weltberühmte Filmstars für einen Besuch der Berlinale zu begeistern, ist nicht leicht, weil die Berlinale immer im Winter ist und immer in Berlin und es in Berlin im Winter immer kalt ist. Da will einfach keiner hin. Aber eine Handvoll wetterfester Schauspieler konnte Festivalleiter Dieter Koslik dann doch überreden. Ralph Fiennes, es wird Willem Dafoe hier sein. Dann kommen die Monuments Men mit George Clooney, mit Matt Damon und Bill Murray. Der neue Film von und mit George Clooney wird vermutlich das Highlight dieser Berlinale sein, Monuments Men, in dem ein Trupp alliierter Offiziere während des Zweiten Weltkriegs Kunstwerke vor der Zerstörungswut der Nazis rettet. Wir wissen jetzt, dass Sie nicht wahllos vorgehen, sondern systematisch. Jedes dieser Bilder ist ein Meisterwerk. Die Berlinale endet dann am 16. Februar mit der Verleihung des Goldenen Bären. Mein Favorit, Hu Renju von Hao Ning, natürlich aus China. Jetzt ein Kulthit. Radio Duisburg. Der beste Mix. Ein großer staubiger Haufen alt. Blatt Papier. Wir hören Musik von früher, schauen uns verblasste Fotos an, erinnern uns, was mal gewesen war. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Ich geh auf meine Straße, lauf zu unserem Laden, seh euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren, drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber. Also ich werde dieses Jahr Schneetester im Winterwunderland von Bodenmais. Eines der schneesichersten Gebiete in ganz Europa. 110 Kilometer gespurte Loipen und mit dem großen Aber den höchsten Berg außerhalb der Alpen. Und das schon ab 179 Euro für 5 Nächte pro Person. Komm doch auch mit. Einfach auf bodenmais.de buchen. Wenn Möbel, dann Kröger. Jetzt 30% auf Möbel außer XXL und bestimmte Markenwaren. Und 3 Jahre kostenlos finanzieren. Dazu diesen Freitag Late-Night-Shopping bis 22 Uhr. Kröger, das schönste Einrichtungszentrum von der ganzen Welt. Mitten in Essen an der B224. Havemann Reisen. Martin Weber? Ach, Stefan. Ja, bin wieder da. Ich war doch auf Städtetour in Paris. Oh, tolle Stadt. Wie ich hingekommen bin? Na, mit Hafermann reisen, mit dem Bus. Ich hatte ja erst ein bisschen Bedenken, so als Trost die Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Aber denkste, eigentlich konnte jeder machen, was er wollte. Einige haben erstmal die Stadtrundfahrt mitgemacht. Wir hatten Tipps von unserem Hafermann Reiseleiter für einen tollen Kulturbummel. Und andere, die wollten einfach nur shoppen. Abends im Hotel waren wir uns alle einig. Ein super Rundumpaket von Hafermann reisen. Ich mach's wieder. Bei Hafermann gibt's genügend tolle Reisen. Hafermann Reisen. Hallo Gitter. Na, brauchst einen neuen Bikini? Ja, wir fahren doch nach. Wie schön. Wir fahren in die... Ja, hui! Am liebsten würde ich ja meine... mitmachen. Und ich zum Shoppen nach. So, jetzt muss ich aber mein... Wartet schon. Essen fertig? Meins bestimmt auch. Radiowerbung sagt mehr als Worte. Reden wir darüber. Alle Infos auf radioduisburg.de. Hafermann Reisen. Stefan hier. Stefan? Wir fahren wieder mit Hafermann Reisen. Dieses Mal 4 Tage nach Berlin mit 4-Sterne-Hotel. Gibt's ab 277 Euro. kannst du im Reisebüro buchen oder unter hafermannreisen.de. Seid ihr dabei? Ja, klar. Super. Ciao. Tschüss. Hafermann Reisen. Gas geben, aber bitte mit Gummi. Ich bin Lisa Feller, wir kennen uns aus der Schillerstraße. Und hier für euch der Tipp des Tages. Auch im Auto setze ich auf Kondome. Denn wenn ich ordentlich Gummi gebe, bleib ich locker meiner Spur treu. Also? Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Überstunden, Stress und keine Zeit für sich? Ein Tag kann auch anders sein. Die Radiosparbox Verwöhntage mit Gutscheinen für exklusive Wellness-Hotels. Verwöhnen Sie sich zum halben Preis. Heute Göbels Hotel Aquavita in Bad Wildungen. Ihr Vitalresort an Europas größtem Kurpark mit 2000 Quadratmeter großer Quellentherme. Ideal für Beauty, Wellness oder Gesundheitsurlaube. Im Göbels Hotel Aquavita in Bad Wildungen. Die Verwöhntage. Gutscheine nur, solange der Vorrat reicht. Auf radioduisburg.de. Die Radio Sparbox. Geklickt. Gespart. Well, I started out down a dirty started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. Rocks might melt, and the sea may burn. Es ist 10:30. Radio. Radio Duisburg Nachrichten. Das Wichtigste aus Duisburg, Deutschland und der Welt. Mit Karot Lutko. Guten Tag. Das Wetter, Sonne und Wolken gibt's im Wechsel bei aktuell 8 Grad. Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele warnen die USA vor Sprengstoff in Zahnpastatuben in Flugzeugen. In den Tuben könnten Terroristen Sprengstoffbestandteile an Bord schmuggeln. Das türkische Parlament hat die Kontrollen im Internet drastisch verschärft. Das Parlament stimmte für einen Gesetzesentwurf, der es den Behörden möglich macht, Internetseiten ohne Gerichtsbeschluss zu sperren. Und damit zu den Nachrichten für Duisburg. Der Duisburger Rockerkrieg ist in diesen Minuten Thema im Innenausschuss des Landtages. Der Ausschuss will die Rolle eines der Hauptbelastungszeugen des Duisburger Satudara-Prozesses klären. Der Mann soll als bezahlter V-Mann für die Ermittler gearbeitet haben. Geklärt werden soll unter anderem, inwieweit er selbst in Straftaten verwickelt war und ob die Ermittler davon wussten. Innenminister Jäger wird heute aber wohl keine Antworten geben. Er will den Zeugen und auch andere V-Leute schützen. Nachdem das Restaurant Seehaus den Betrieb eingestellt hat, steht eine große Duisburger Veranstaltungsreihe möglicherweise auf der Kippe. Die Plattenküche braucht dringend eine neue Location. Seit gestern laufe die Suche auf Hochtouren, das sagte uns der Veranstalter, denn der nächste Termin war schon in einer guten Woche geplant. Daran will er aber auf jeden Fall festhalten. Die Plattenküche ist eine Veranstaltungsreihe, die Essen mit Musik und Tanz verbindet. Kleine Parteien und Wählergruppen werden bei den Duisburgern offenbar immer beliebter. Experten rechnen damit, dass solche Bündnisse bei der Kommunalwahl dieses Mal besonders viele Stimmen holen werden. Der Duisburger Politikwissenschaftler Marcel Winter schreibt das der allgemeinen Politikverdrossenheit zu. Weitere Meldungen aus den Stadtteilen hat Moritz Lapp. Walsum. Im Regionalzentrum Beckersloh findet heute die Fachtagung Kein Raum für Missbrauch statt. Veranstalter ist das Jugendamt. Unter anderem geht es darum, wie man Missbrauch vorbeugen kann. Beek. König Pilsener ist in diesem Jahr offizieller Partner der Berlinale, die heute startet. Von der Eröffnung bis zur Preisverleihung wird zum ersten Mal das Duisburger Bier ausgeschenkt. Neudorf. Die Uni nimmt ab sofort Bewerbungen für ihr Förderprogramm Chance hoch 2 entgegen, das Jugendliche weiterführender Schulen bis zum Hochschulabschluss unterstützt. 25 Plätze gibt es, Bewerbungsschluss ist der 10. April. Und das waren die Radio Duisburg Nachrichten mit Karot Lutko. Wir haben für Sie Duisburg im Blick. Immer um 9:30 erfahren Sie bei uns das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Kompakt und kompetent. Dazu der Blick in die Duisburger Stadtteile, damit Sie wissen, was vor Ihrer Haustür passiert. Und jetzt das Wetter für Duisburg. Sonne und Wolken gibt es heute im Wechsel. Noch bleibt es relativ freundlich. Zum Abend hin ziehen immer dichtere Wolken auf. In der Nacht kann es dann regnen. Jetzt der einzige lokale Verkehrsservice für Duisburg. Vorsicht auf der A59 Dienstlaken-Duisburg zwischen Buchholz und Großem Baum liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Let's start this from the happy ending. Just another white trash train track here. Fighting for survival, trying not to do like his daddy did. Double down, the devil had three card money. No apology, he just knew when to quit. Push your luck, say your prayers, make believe you don't care. No else you gotta do tonight. No apology. No. Radio Duisburg. Das ist der beste Mix. Kult-Hits. Gemixt mit den Besten von heute. Es läuft für mich den ganzen Tag, von morgens bis abends. Alle aktuellen Hits. Das ist der beste Mix. Beste Mix. Hand. deine Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für den Tag mein Held und ihr Mann kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt uns nicht allein. Denn wir singen diese Lieder, tanzen mit Tränen in den Augen. Bowie war für den Tag ein Held. Jenny Hansen ist mein Name. Oh, ja. Sexy, sexy. Ja. Es geht wieder los. Ab heute wird's wieder sexy, sexy. Der Mädelsabend ist perfekt. Germany's Next Topmodel geht heute wieder los. Und es ist ja auch wieder ein Neuer in der Jury, ne? Der Wolfgang Job. Nicht neu dagegen ist Heidis, ich sag mal so ganz eigene Art, mit den Models umzugehen. Wir haben hier schon mal exklusiv einen kleinen Ausschnitt aus der neuen Staffel. Bitteschön. Wow, sexy, sexy, sexy. Hier bin ich wieder, eure Heidi. Das gilt natürlich für alle, außer für meinen Bodyguard. Martin, das Auto, das ich dir geschenkt habe, hätte ich gerne zurück. So, jetzt zu meinen Models. Welcome to Saint-Tropez. So, hallo, du bist also die Mandy. Ich heiße Sandy. Yeah, so what? Ich bin Heidi Klum. Ich darf dich nennen, wie ich will. Ich darf alles. Wow, also Wendy. Ich heiße aber Sandy. Ja, du bist auf jeden Fall eine von die Beste hier. Du hast schon Erfahrung mit den Kameras, zumindest mit dir von die Bildseite 3. Und das ist wirklich kein Problem? Nein, das ist sexy, sexy, sexy, wow! Du bist sportlich, du hast kein Problem mit exotischen Tieren und mit wenig Essen, du rauchst Kette, du hast Schulden, du bist dabei! Jetzt schon im Finale von Germany's Next Topmodel? No way! Du bist dabei im Dschungelcamp 2015! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt neu bei uns Pharrell Williams, Happy. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Radio Duisburg, der beste Mix. Beste Mix. Because I'm happy. Clap along if you feel like a

It should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh, if you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Hallo, ich bin's mal wieder, eure Anne. Jetzt sind es schon 5 Wochen Almased und ich fühle mich immer besser. Ich gehe sogar 2x die Woche zum Sport. Ich habe einfach richtig viel Lust, mich zu bewegen. Und mit jedem Pfund, das purzelt, bin ich noch motivierter. Und mit den leckeren, gesunden Rezeptideen von Almased und den Vitaldrinks bleibt das Abnehmen ein Kinderspiel. Ich bin schon gespannt, was die Waage in 2 Wochen sagt. Bis dahin, eure Anne. Schluss mit dem Diätwahn. Einfach abnehmen mit Almased. Erfolg, den man sehen und spüren kann. Almased bekämpft Übergewicht, Bluthochdruck, fördert den Fettstoffwechsel und stärkt das Immunsystem. Kein Hungern, kein Jojo-Effekt. Gut gelaunt abnehmen mit Almased. Jetzt in Ihrer Apotheke. Zu jeder Diät Almased. Einfach, weil es funktioniert. Hallo, wir sind in der Türkei. Wir konnten den Frühbucherrabatten von Schau ins Land Reisen nicht widerstehen. Urlaub in der Türkei mit Schau ins Land Reisen. Jetzt in Ihrem Reisebüro. Super, Timo, dass wir bei der Fußball gucken können. Und danke für die Wagner-Pizza. Aber gerne doch. Jetzt macht es noch mehr Spaß, Freunde zu Hause auf eine Pizza einzuladen. Denn es sind Wagner Heimspielwochen. Mit 3 Wagner-Produkten auf einem Kassenbon kann man Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro gewinnen. Hey Jungs, nächste Woche treffen wir uns dann aber bei mir, oder? Die Wagner Heimspielwochen. Weitere Infos auf wagnerpizza.de. Einmal Wagner, immer Wagner. Polizei, ich muss Sie anhalten. Wegen Unverschämtheit am Steuer. Aber... Nichts aber. Mit dem Totwinkelassistent in Ihrem Nissan Note übersehen Sie nichts. Anders als ein Fahrer im Audi A1. Ja, ist das etwa nicht unverschämt? Also Sie würde ich auch so nicht übersehen, Herr Wachtmeister. Unverschämt kommt weiter. Der neue Nissan Note. Nissan. Innovation, die begeistert. Bei Penny, die Spieler der Bundesliga, als Sticker zum Sammeln, Kleben und Tauschen. Ab sofort gibt's pro 10 Euro Einkaufswert gratis 5 Bundesliga-Sticker von Tops. Hol dir die Sticker und das Album und mach die Clubs komplett. Erstmal zu Penny. Unverschämt kommt weiter. Den Nissan Note mit 0 Euro Anzahlung und ab 129 Euro monatlich finanzieren. Bei allen teilnehmenden Nissan-Händlern. Kulthits und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der Beste. Either one. ist 11 Uhr. Radio Duisburg Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Wurm, guten Tag. Das Wetter ist windig und mild bis 10 Grad. Türkisches Internet wird jetzt zensiert. Russische Behörden prüfen die Terrorwarnung. Die türkische Regierung verschärft die Kontrolle des Internets. Das Parlament hat in der Nacht beschlossen, dass Inhalte auch ohne einen Richter von den Behörden gesperrt werden dürfen. Außerdem sollen die Internetanbieter verpflichtet werden, Nutzerdaten für 2 Jahre zu speichern. Die Türkei legt das Internet praktisch an die Kette. Die Regierung begründet das mit einem Schutz der Jugend vor Drogenkultur und Missbrauch. Aber Kritiker lassen das nicht gelten. Denn schon jetzt wurden beliebte Plattformen wie YouTube wegen unliebsamer politischer Inhalte zeitweise gesperrt. Zudem wurden Aktivisten festgenommen, die im Sommer vergangenen Jahres Stimmung für die Protestbewegung gemacht hatten. Die Opposition und internationale Organisationen warnen davor, dass die Bürgerrechte in der Türkei immer weiter eingeschränkt werden. Sie sehen die Türkei langsam aber sicher auf dem Weg in einen autoritären Staat. Carsten Hoffmann, Istanbul. Verteidigungsministerin von der Leyen ist gerade zu einem Truppenbesuch in Mali eingetroffen. Gestern hatte das Bundeskabinett beschlossen, dass dort anstatt 180 bis zu 250 deutsche Soldaten ihren Dienst leisten sollen. Die Bundeswehr bildet dort malische Pioniere aus. Vor gut einem Jahr begann der internationale Einsatz gegen islamistische Kämpfer in Mali. Mittlerweile sind die Islamisten aus den wichtigen Städten der Region vertrieben worden. Sie sorgen aber weiter für Unruhe. In den USA ist ein Atommülllager evakuiert worden. Nach Behördenangaben brach auf einem LKW auf dem Gelände im Bundesstaat New Mexico ein Feuer aus. In dem Bereich gäbe es aber keinen Atommüll, somit sei auch keine Radioaktivität freigesetzt worden, heißt es in Medienberichten. In das Lager werden angeblich Abfälle aus der Atomwaffenproduktion gebracht. Das US-Militär betrat in der Nähe ein Forschungszentrum. Die russischen Behörden haben selbst offenbar keinen Hinweis auf einen bevorstehenden Terroranschlag. Die Regierung in Moskau will die Warnung aber überprüfen. Im Moment sprechen alle Informationen für sichere Spiele, sagte der stellvertretende Regierungschef Kosak. Die US-Geheimdienste warnen vor möglichen Anschlägen auf Russlandflüge. Terroristen könnten in Zahnpastatuben Sprengstoff an Bord schmuggeln, heißt es. Im Flugzeug könnten sie dann eine Bombe basteln. Und wir bleiben in Sotschi. Mehr als 200 international bekannte Autoren haben sich für die Meinungsfreiheit in Russland stark gemacht. Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Sotschi prangern sie im britischen Guardian auch die anti-homosexuellen Gesetze in Russland an. Die Liste der Unterzeichner ist länger als der eigentliche Brief. Dessen Inhalt appelliert an Olympiagastgeber Wladimir Putins Ehrgefühl. Wir bitten die russische Regierung, jene Gesetze zurückzunehmen, die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken. Die demokratische Weltgemeinschaft müsse sämtliche Geisteshaltungen in Russland hören dürfen, schreiben die Autoren. Neben Günter Grass unterzeichnen 3 weitere Nobelpreisträger den auf der Titelseite des Guardian gedruckten Appell. Schriftsteller, die Presse und Künstler würden durch die Gesetze gewürgt, heißt es dort. Hoffentlich werde Putin hören und die Gesetze zurücknehmen. Britta Düsen, London. Und soweit die Meldungen mit Michael Bumm. Das Wetter. Thomas Becker in der Wetterredaktion übernimmt. Ja, und der weist gleich mal darauf hin, dass Radio Duisburg Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Dass jedenfalls der Wind das Hauptthema beim Wetter ist. Heute ist er schon kräftig unterwegs und morgen droht sogar ein ausgewachsener Sturm. Auch Regen kommt dazu. Heute Abend steigt von Westen her die Regenwahrscheinlichkeit auf 80% und bis morgen sieht es dann ziemlich nass aus. Bis zum Nachmittag kommt heute aber kaum was runter. Die Sonne hat Chancen und 5 bis 10 Grad sind drin. Vielen Dank, Thomas. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A45 Dortmund-Hagen. Zwischen Dortmund-Eichlinghofen und Kreuzdorf und Witten liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Jetzt die längeren Staus. A1 Kölner Ring, Dortmund-Euskirchen zwischen Köln-Niel und Kreuz-Köln-Nord 4 Kilometer. Die A1 Dortmund-Münster ist zwischen dem Parkplatz Hohe Heide und Kreuz-Münster-Süd nach einem Unfall gesperrt 8 Kilometer. A40 Essen-Dortmund zwischen Bochum-Dückerweg und Stahlhausen 3 Kilometer. A40 Duisburg-Essen zwischen Duisburg-Häfen und Kreuz-Duisburg 2 Kilometer. A43 Wuppertal Recklinghausen zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlamark 3 Kilometer und die A59 Köln-Bonn zwischen Spich und Dreieck St. Augustin-West 4 Kilometer Stau. Radio Duisburg am Vormittag. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind Jugendliche straffällig geworden. Sie müssen aber nicht ins Gefängnis, sondern sie kommen in so eine Sondereinrichtung, wo sie pädagogisch betreut werden. Und was macht dann da ein Pädagoge? Geht mit den Jugendlichen in den Puff. Ist so passiert in Dormagen. Welche Konsequenzen dieser Bordellbesuch jetzt hat, hören Sie gleich hier bei uns. Ich bin Jenny Hansen. Schönen guten Tag. Und jetzt der beste Mix für den Vormittag. In dieser Stunde mit einem Kulthit von Camouflage.

Donnerstagvormittag mit Jenny Hansen. Haben Sie mitbekommen, was da in Dormagen passiert ist? Was für eine Geschichte. Also da läuft seit 2 Jahren in einem Jugendhilfezentrum ein Modellprojekt. Sieht so aus, jugendliche Straftäter, die sollen mehr Freiheiten bekommen und dadurch leichter ins normale Leben zurückfinden. Das Wort Freiheiten hat ein Betreuer allerdings ziemlich wörtlich genommen. Der war anscheinend tatsächlich mit einigen dieser Jugendlichen im Puff. Und NRW-Reporterin Sabrina Wegner, Silvester haben die sich dann auch noch richtig volllaufen lassen, ne? Ja, genau. Der Diplom-Sozialpädagoge soll den 3 Straftätern einen Bordellbesuch in Düsseldorf ermöglicht haben. Und ein paar Tage später sollen sie dann zusammen Silvester in Köln gefeiert haben. Mit jeder Menge Alkohol. Das Geld für die spaßigen Abende sollen die Eltern von einem der Strafgefangenen spendiert haben. Die ganze Geschichte ist jetzt aufgeflogen. Der Betreuer hat daraufhin gekündigt. Das Jugendhilfezentrum will gegen ihn aber noch Anzeige erstatten. Das ist aber noch nicht alles. NRW-Justizminister Thomas Kutschaty war so geschockt von den Vorfällen, dass er das Zentrum dicht gemacht hat, richtig? Ja, denn schon kurz nach dem Start waren 3 Strafgefangene von da geflohen. Es dauerte mehrere Tage, bis alle wieder gefasst waren. Daraufhin wurde im NRW-Landtag diskutiert, ob das Projekt noch Sinn macht. Damals hatten alle Fraktionen Ja gesagt. Jetzt ist es aber eben doch endgültig gescheitert. In anderen Bundesländern läuft es mit solchen Projekten besser. In Baden-Württemberg und Brandenburg zum Beispiel, da hat man positive Erfahrungen gemacht. Wie hat Kutschaty das denn genau begründet, dass er das Projekt jetzt beendet? Und was heißt das eigentlich für die Jugendlichen? Ja, er sagte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass das Vertrauen in dieses Projekt durch die Verdachtsfälle erschüttert sei. Deswegen habe er sofort entschieden, das Projekt zu beenden. Heißt für die insgesamt 5 jugendlichen Strafgefangenen, die an dem Projekt teilgenommen haben, sie müssen wieder zurück ins Gefängnis nach Wuppertal-Ronsdorf. Darauf hatte einer der Jugendlichen offenbar keine Lust. Während er seine Klamotten packte, hat er das Fenster in dem Jugendhilfezentrum aufgebrochen und ist geflüchtet. Die Polizei, die sucht ihn seitdem. Die Betreiber dieses Jugendhilfezentrums werden sich heute noch mal auf einer Pressekonferenz äußern. Da sind wir natürlich mit dabei und die Ergebnisse hören Sie dann hier bei uns. Jetzt das Beste von heute. One Direction, Story of My Life. Radio Duisburg, der beste Mix. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight.

people suppress you, they part you, and reap a disaster, re-education for the infants, who demand it for an innocent instant. A great commandment shows the content between the world and their embarrassing behavior. Leave the school of, read the readings, realize the man who says anything. A great commandment. The need is believe you, they treat you like survival disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great Schlager. The Edge of Glory hier bei uns. Jenny Hansen ist hier, 11:45 ist es. Gleich gibt's Robbie Williams und davor noch das hier. Radio Duisburg. Star Update. Ich bin sehr begeistert, dass mein Kollege Thorsten Sutter aus der Musikredaktion so nett ist und an mich denkt. Er hat mir nämlich gleich 3 Männer mitgebracht heute. So bin ich zu dir, lieber Toll. Jenny. Allerdings habe ich die Typen jetzt nicht persönlich dabei, sondern nur Storys darüber, aber das ist ja auch schon mal ganz schön. Kandidat Nummer 1 ist Traummann George Clooney. Der gute George hat nämlich zur Gala-Premiere seines neuesten Films Monuments Man ein Date mit sich selbst verlost. So. Und das natürlich für den guten Zweck. Und da bin ich doch. Da wärst du gewesen, hätte das nicht jemand anderes gewonnen, nämlich eine 42-jährige Fitnesstrainerin aus Texas. Sie durfte Clooney zusammen mit ihrer Tochter auf den roten Teppich begleiten und was hat die alleinstehende Mutter später über den Star gesagt? George ist wunderbar, er würde einen großartigen Vater abgeben. Ach, sowas. Einer, der in der nächsten Zeit ja auch über viele rote Teppiche gehen wird, ist Jared Leto. Sein neuer Film Dallas Buyers Club läuft ab heute auch, ne? Ganz genau. Und dafür hat er ja schon einen Golden Globe bekommen und ist für einen Oscar nominiert. Aber neben der Schauspielerei ist Jared ja als Sänger der Band 30 Seconds to Mars bekannt. Das sind die hier. Jetzt hat der Superstar in einem Interview mit dem Streamingdienst Empire gesagt, dass er sich mit Deutschland ganz besonders verbunden fühlt. Man kann ihm das auch durchaus glauben. Immerhin hat seine Formation letztes Jahr über 30 Konzerte in Deutschland gespielt und das ist mehr als jede andere internationale Band so gut. Okay, Jared Leto ist also Fan von Deutschland. Ich bin Fan von ihm und der Mann, über den du jetzt erzählst, der sieht auch gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Jetzt bin ich auch. Ich mag sie alle. Du hast Glück mit Männern. Dir gefällt jeden. Ne? Also ja, wunderbar. Ryan Gosling, um den geht's jetzt und kein Wunder, dass der dir gefällt, denn er war 2011 Sexiest Man Alive. So recht. Gefallen hat das allerdings auch Schauspielkollegin Eva Mendes. In dem Jahr sind die beiden nämlich zusammengekommen, aber hat sich was. Jetzt sollen sich die beiden laut der Zeitschrift In Touch getrennt haben. Und für wen? Für mich, Eva. Also Eva und ich, wir sind da, ja, wir machen es aber bald öffentlich, also es ist noch ein bisschen geheim. Offiziell bestätigt ist das Ganze nämlich noch nicht, aber man hört, die unterschiedlichen Lebensstile würden wohl nicht so richtig zusammenpassen. Eva geht gern raus, mit mir zum Beispiel, unter Leute auf Partys und Sexy Ryan, der nicht so sehr, der bleibt lieber zu Hause sitzen, ein Stubenhocker und jetzt bleibt er allein auf seiner Couch. Nicht alleine, Thorsten. Ja, glaub mir. Alles klar. Star Update. Jetzt das Beste von heute. Robbie Williams, Go Gentle. Duisburg. Der Beste. I'm gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted. Keep it simple. You don't have to kiss though. For all your days and nights. heute. Von heute. Radio Duisburg. See what makes you wild. See what drives me wild. I'll come a little closer to the other side. I love it when you go wild. I love it when you go wild. I said, hey, I never wanna get enough. I'm never gonna get enough. Enough of your wild love. I said, hey, I never wanna get enough. I'm never gonna get enough. Enough of your wild love. Your sweet caress, why do you make me crawl? You know that I want it all. You know that I want it all. And no words express the thoughts that are in my mind. I love it when you go wild. I love it when you go wild. I said, hey, breath, you know it draws me in. I love the love we're in. I love this love we're in. I know there's a God above and she won't mind. Cause she made you wild. Yeah, she made you wild. I said, hey, drives me wild. Na, na, na, na, na, na. Dieses Gefühl so wunderbar, freie Zeit zum Reifen da. Ich lieb das Weekend-Feeling. Morgen geht's ins Wochenende. Holen Sie sich das Weekend-Feeling schon jetzt. Zott-Sahne-Joghurt. Mit Zott ins Weekend-Feeling. Apollo Optik schenkt Ihnen jetzt die Mehrwertsteuer bei allen Brillen und Sonnenbrillen in Sehstärke. Apollo Optik, das A und O bei Brillen. Gültig bis 29.03. Weitere Informationen auf apollo.de. Nur bei Penny, die Spieler der Bundesliga, als Sticker zum Sammeln, Kleben und Tauschen. Ab sofort gibt's pro 10 Euro Einkaufswert gratis 5 Bundesliga-Sticker von Tops. Hol dir die Sticker und das Album und mach die Clubs komplett. Erstmal zu Penny. Ein weiser Mann hat mir gesagt, wohnen Sie in Wuppertal? Relaxen Sie in Nepal mal. Kommen Sie aus Hamm? Entspannen Sie in Vietnam. Leben Sie im Leinland? Winkt das Glück in Thailand. Und wollen Sie gut fliegen, müssen Sie sich nicht verbiegen. Denn Lufthansa fliegt Sie entspannt nach Asien. Jetzt schon ab 549 Euro. Einfach bis 18.02. buchen und vom 1.02. bis 31.05. fliegen. Mehr auf lufthansa.com oder im Reisebüro. Nonstop You. Lufthansa. Super, Timo, dass wir bei dir Fußball gucken können. Und danke für die Wagner-Pizza. Aber gerne doch. Jetzt macht es noch mehr Spaß, Freunde zu Hause auf eine Pizza einzuladen. Denn es sind Wagner Heimspielwochen. Mit 3 Wagner-Produkten auf einem Kassenbon kann man Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro gewinnen. Hey Jungs, nächste Woche treffen wir uns dann aber bei mir, oder? Die Wagner Heimspielwochen. Weitere Infos auf wagnerpizza.de. Einmal Wagner, immer Wagner. Jetzt bei der Schülerhilfe. 5 weg oder Geld zurück. Zum Jubiläum bekommen Sie ein extra Schulfach gratis im Wert von über 200 Euro. Testen Sie das Original, die Schülerhilfe. Sonja Kraus, fällt Ihnen etwas ein, was Horizon nicht kann? Horizon ist sowas wie die eierlegende Wollmilchsau im Multimedia-Sektor. Also man kann eigentlich alle anderen Endgeräte verschrotten, man hat keinen Kabelsalat mehr, denn das Ding kann alles außer Toast nur fliegen und Curry kochen. Mit Horizon 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Horizon von Unity Media. Jetzt kommt deine Zeit. So viel Geschmack für so wenig Geld. Das King des Monats-Menü bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit großer Portion Pommes und großem Softdrink für nur 3,99 €. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Horizon. Fernsehen, wie es sein sollte. Auf Wunsch gibt es Horizon TV im Komplettpaket mit Highspeed-Internet und Telefon. Jetzt unter 0800 3x6 3x3 4. Kulthits und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der beste Mix. Schatten im Blick. Mein Lachen ist gemalt. Meine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch. Völlig steril. Eiskalte Hand. Kraut vor dir. Für mich leer und verbraucht, alles tut weh, hab Flugzeuge in meinem Bauch, kann nichts mehr essen, kann ich nicht vergessen, aber auch das gelingt mir noch. Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht, gib mir mein Herz zurück. Auseinanderbricht, je eher du gehst, umso leichter, umso leichter wird's für mich. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt.